Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Doom. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den wohl wütendsten Menschen der Welt eingeladen. Und zwar den Doom Guy. Hey Doom Guy, wie geht's dir? Öffne das Tor zur Hölle, ich will endlich Dämonen abknallen. Hey, das ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hi. Wie bist du zu Doom gekommen? Ich hätte, du hast auch das allererste Doom bestimmt irgendwann mal gespielt, weil dein Vater gesagt hat, hier spiel, richtig? Nein, weil er die ganze Zeit darüber geschimpft hat und mich interessiert hat, warum schimpft er über ein Spiel? Und ich dann zu ihm sagen konnte, so schwer fand ich es nicht. Wieso hat er darüber geschimpft? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hab nur noch in Erinnerung, dass er ständig geschimpft hat und ich mir dachte, wow, das muss ich spielen, wenn das so schwer ist. Okay. Wer Doom von euch da draußen nicht kennen sollte, lebt hinter dem Mond oder ist vermutlich viel zu jung, ist eine Ego-Shooter-Serie. Der namensgebende erste Teil wurde am 10. Dezember 1993 von id Software oder wie viele sagen auch ID Software veröffentlicht. Wegen der damaligen 3D-Grafik und des kommerziellen Erfolges gilt der Titel als Meilenstein im Bereich der Computerspiele, weil damals gab es nämlich nur sehr Linien und das war's irgendwie an Videospielen, relativ wenig. Und das Ding kam in voller 3D-Grafik mit Umhergucken und so weiter. Und oh ja. Steuerung war Tastatursteuerung, das war ja nur Tastaturziehen. Hochbar. In Deutschland standen Doom und sein Nachfolger Doom 2 Hell on Earth, das seit 1994 beziehungsweise Dezember 1994 auf der Liste der jugendgefährdenden Medien, die von den Spielverderbern erstellt wurde und durfte im nachfolgenden Zeitraum in Deutschland nicht beworben werden. Am 4. August 2011 wurden die Spiele nach einem Antrag des Rechtsinhabers von der Liste gestrichen. Das ist ganz schön lange bis dahin. Lediglich die amerikanische Version von Doom 2 verblieb bis 2019 auf der Liste, da sich dort zwei aus diesem indizierten und bundesweit beschlagnahmten Spiel Wolfenstein 3 übernommene Level befindet. Die USK erteilte den für den deutschen Markt bestimmten Spielen am 30. August 2011 eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Krank, oder? Wenn du dir Doom heute anguckst, das läuft auf dem Taschenrechner. Ja, wollte ich gerade sagen, das können Schüler heutzutage im Matheunterricht zocken. Das kann ich auch. Ja, es gibt so verrückte Modder, die lassen das allererste Doom auf einem Taschenrechner laufen, auf einer Waschmaschine und was weiß ich noch alles. Völlig bescheuert. Der erste Teil erschien, wie gesagt, 1993 am 10. Dezember und der deutsche Vertrieb verfolgte euch CDV-Software. Die gibt's auch nicht mehr. Durch Pearl Agency. Die gibt's erst recht nicht mehr. erinnerst du dich noch, was darin passiert ist? Ich weiß nur, dass ich in dieser aus heutiger Perspektive echt alten 3D-Grafik durch Räume und schiebbare Pappwände gelaufen bin und Gegner angeknallt habe. Mit immer größer werdenden Waffen. Richtig. Ich habe den Teil nie richtig gespielt, tatsächlich. Ich habe ihn nie durchgespielt. Ich habe ihn nie richtig gespielt, weil ich ihn unglaublich hässlich fand. Der kam in der Zeit raus, wo ich mir gesagt habe, hey, ich probiere es mal aus, ne? Es läuft ja nicht weg, kann man ja mal ausprobieren. Gab's ja überall, konntest du ja überall in jedem Browser, das ist schon eine Scheiße, konntest du das ja ausprobieren. Da habe ich es ausprobiert, das ist ganz schön scheiße. Das ist nicht meine, ich hab's viel zu spät gespielt. Ich glaube, das war so um die 2000. 8 oder 9 rum habe ich es mal ausprobiert. Oh Gott. Wollte ich mal wissen, ich glaube, nee, das war, wann war das? Ich glaube so um die 2000 rum, ja, als der dritte Teil angekündigt wurde. 2004 oder sowas, da wollte ich das mal ausprobieren, habe es ausprobiert und ich habe es, glaube ich, ich habe nie das erste Level gespielt, weil ich es einfach zu hässlich fand. Hast du es durchgespielt? Nein. Auch nicht, okay. Also wie halt immer im jugendlichen Leichtsinn, man hat so lange gespielt, bis man genug hatte vom sinnlosen Schießen. Es waren so Zeiten, da wo ich auch so Spiele wie Serious Sam gespielt habe. Ah, oh Gott. Da war es nur du hast immer größer werdende Waffen und immer mehr Monsterhorden. Ja, es gibt ja so bescheuerte. Es gab ja, Serious Sam ist ja so ein Ableger davon eigentlich und Duke Nukem. Aber ich kann dir sagen, damals, auch, als es neu war, da war die Grafik echt Bombe. Ja. Jetzt sieht es aus, als hättest du in Minecraft versucht, wobei da die Grafik immer noch höher wäre mit Minecraft, ja, einen Shooter zu machen. Also ich sage immer, es sieht aus, als hätte jemand versucht, sein Müsli über einen kunstvoll über einen Bildschirm zu kippen und dabei wäre er gestolpert. Aber du hast halt überall diese viereckigen Klötze, die die Wände sind und teilweise ja, noch nicht mal eine Decke. Du hast zweidimensionale Sprites, die ja, auf dich zurennen. Ja, richtig. Aber die echt schöne Endsequenzen haben, wenn ihre Lebenspunkte auf null gehen. Ja, machst du einen Blub und dann ja, sind sie aber immer einen Haufen Matsch. Das ist immer so ein Haufen Matsch danach. Blub, Haufen Matsch. Blub, und die bleiben Haufen auch Matsch in dem Raum liegen. Also das ist dann irgendwann so ein Raum voll mit Haufen Matsch. Ja, das ist, glaube ich, um Prozessorrechnungen zu sparen oder so, haben sie die Dinger einfach liegen lassen. Also storytechnisch, in Anfang im Sinne von Story, weil das Spiel startet einfach, du bist einfach da, dreht sich das Spiel um ein fehlgeschlagenes Teleportationsexperiment der UAC, auf dem beiden Mars-Monden Probus und Deimos. Dabei öffnet sich ungewollt ein Portal in die Hölle. Dämonen besetzen die Forschungsstation, Menschen werden getötet oder in Zombies verwandelt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Space Marines, eines namenlosen Space Marines, der sich auf dem Mond Phobos befindet und sich den Höllenkreaturen stellt und einfach anfängt. Ja, du startest da einfach so, zack, landest so und dann geht's los. Kämpft sich zum Obermacher durch. Läuft da schon mal die gute Musik. Und bekämpfst halt die Viecher. Mehr machst du halt nicht und löst halt Rätsel. Hast du mitgesprochen halt irgendwelche damals? Die Töne, die fühlen sich gerade so, so nostalgisch an. Nee, dafür war ich zu jung. Aber es kam verdammt nah ran. Ich weiß, danke. Das ist halt... du rennst da durch die Gegend, sammelst irgendwie Codekarten ein, läufst da durch die Level durch, schließt da die Level ab, besiegst am Ende irgendwas Großes und die Sache hat sich erledigt. Das war halt Doom. Mit der Verwendung der Doom-Engine, so hieß das Ding, setzt der Entwickler IDs oder id-Software zur Veröffentlichungszeitpunkt neue Maßstäbe im Bereich der 3D-Grafik. Im Vergleich zu Wolfenstein 3D, das glaube ich auch von denen war, konnte die Engine schrägwinklige Grundrisse umsetzen. Warte mal, Wolfenstein 3D. Das war auch von id Software, ja. Ah, Eva, mein Leben! und erlaubte zwischen der Erstellung unterschiedlicher Hose wie runder Räume, das neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Leveldesign ermöglichte. Sie verwendete auch weiterhin keine Polygone, sondern setzte zum Erzeugen der dreidimensionalen Eindrucks auf Ray-Scaling-Techniken. Texturen und Gegenstände und Gegner basierten auf 2D-Design Grafiken, sogenannten Sprites. Es war halt möglich, durch die großen Levels auch für PCs damals das Ding sehr flüssig zum Laufen zu kriegen. In Deutschland wurde Doom von den Spielverderbern wegen der Gewaltdarstellung indiziert. Sehr lustig. Ja, wenn so viel Blut fließt. Ja, dies wurde im Bundesanzeiger Nummer 100 vom 31. Mai 1994 bekannt gegeben. Im August 2011 wurde im Bundesanzeiger Nummer 131 vom 31. August 2011 die Listenstreichung verkündet. Da haben sich alle gefreut. Hey, cool, endlich mal ein Spiel, was schon uralt ist, kann endlich mal runter. Bescheuert. Mittlerweile ist es auf andere Sachen auch portiert worden. Ich glaube, ich habe Doom für die PS4. Das gab's mal als extra für echt? Das letzte, was da rauskam. Ja, ja. Hast du den zweiten gespielt? Doom 2 Hell on Earth? Ja, habe ich gespielt. Was ich nicht. Damals tatsächlich für mich verwirrend war, weil der relativ kurz oder sogar direkt nach dem Hauptspiel spielt. Ich glaube, also ja. Also nach dem ersten Spiel. Weil beim ersten Spiel kommst du ja aus der Hölle dann quasi, nachdem du alle kaputt gemacht hast. Und wenn du zurückkommst, bist du auf der Erde. Und da sind jetzt auch die Dämonen. Und du denkst dir halt, hä? Ich habe doch in Doom 1 schon gegen Dämonen gekämpft, bin jetzt wieder auf meinem Heimatplaneten. Wieso? Und wieso sind da auch Dämonen? Egal, Waffen. Egal, weiter. Und ich glaube, es gab es da nicht so ein Geheimlevel in Doom 2, dieses Nazi-Geheimlevel? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab 2, was vollständig Kopien aus ein paar Level von Wolfenstein der D war. Ja. Wurden natürlich in Deutschland wie immer entfernt. In Deutschland weil nicht Nazis, vorhanden waren. Weil man darf den Deutschen nicht zeigen, dass wir mal Nazis waren. Man darf den Deutschen nicht erlauben, Nazis zu töten. Richtig, man darf das Nazis sind auch nur Menschen. Nein. Also ich habe leider nur gehört davon, von Leuten, die ausländische Varianten des Spiels hatten. Ich habe ja die deutsche Variante gespielt und da gab es diese Geheimlevel nicht. Ja. Ja, da wurden die Rampen rausgeschnitten, das stimmt, ja. Also storytechnisch auch wieder sozusagen, man überschreitet einfach nur plopp, da bist du und los geht's. Als Nachfolger unterscheidet sich der ist technisch kaum von diesem, bietet lediglich neue Leveltexturen, einige neue Gegner und einige neue Waffen, wie zum Beispiel die doppelläufige Flinte. Die Handlung schließt direkt an den Vorgänger an. Also nachdem direkt. Nachdem der vom Spieler gelenkte Space Marine aus der Hölle entkommen ist, begibt er sich zurück zu seiner Heimat auf die Erde. Dort muss er feststellen, dass die Dämonen auch hier schon die Oberhand gewonnen haben und so macht er sich auf, die Erde von den Geschöpfen der Hölle zu bewahren. Nachdem alle übrigen Menschen auf ein Raumschiff evakuiert wurden, macht sich der Spieler auf, um das Portal zu finden, durch das die Dämonen auf die Erde gelangt sind. Als er dieses schließlich im Herzen seiner Heimatstadt gefunden hat, stellt er fest, dass sich von der anderen Seite aus verschließen lässt. So betritt er es ein weiteres Mal die Höllendimension, um die Erde zu retten. Und ganz wichtig, sein Hase ist gestorben. Das macht ihn sehr wütend. Es gibt so einen Gag, anscheinend hatte der Doomguy einen Hasen. Echt? Der wurde von den bösen von den bösen hellen Kreaturen getötet und deswegen ist er so wütend. Deswegen bringt er Hallo. Hast du den dritten gespielt damals? Da gab es einen riesen Hype drüber, das weiß ich noch. Den dritten, nee, den habe ich glaube ich gar nicht gespielt. Der dritte wurde am 4. August. Das kann ich mich nicht erinnern, worum es geht. In den USA veröffentlicht, an Deutschland erschien das Spiel am 13. August. Doch, das war doch der erste, der in richtiger 3D-Grafik war. Ja, das war doch, im Prinzip was ein Remake. Doch, den habe ich mit meinem Dad um die Wette gespielt. Das war das erste Spiel, wo es mir mal so ging wie dir. Der Rechner war damals einfach zu alt. Okay. Wir hatten so dieses Feeling, es lief gerade so. Und wir haben um die Wette gespielt, wer hält es quasi eher aus, dieses Spiel durchzuspielen. Weil sobald Gegner kamen, fing dieses Spiel so dermaßen zum Ruckeln an. Aber wirklich so brutal, dass du irgendwann schon vorahnen kannst, okay, es kommt gleich jemand, es ruckelt nicht so stark, also muss er hinter mir sein. Ich drehe mich mal um und schieß. Was das Spiel super leicht gemacht hat. Ach du. Und es war auch super witzig, aber du konntest, also es war kaum spielbar. Weil du weißt, was da für Gegnerhorden teilweise kommen. Ich hab's damals bei einem Kumpel gespielt, weil Tobi sein Bruder. Ich war immer dieser miese Sack, der sich bei anderen Leuten eingenistet hat und bei denen gespielt hat, weil sein PC so schlecht war. Kein Scheiß, ich war wirklich so ein Arschloch. das Ding hat er sich damals natürlich sehr legal besorgt mit Kassenzettel. Und da haben wir das bei ihm gespielt. Und ich hab's nie lang gespielt, weil ich hatte keinen Bock auf Horror. Ich bin kein Fan von Horror gewesen zu dem Zeitpunkt. Und, dann hättest du es mit deinem Rechner spielen sollen, weil ich sag dir, das Ruckeln nimmt dir auch jegwidrigen Horror aus dem Spiel. Mein Rechner hat es nie geschafft. Ich hab's mir damals gekauft in einem Woolworth für unter 10 Euro und hab's damals ausprobiert und es lief nicht, also wie immer. Wie immer war mein PC zu schlecht für sowas. Das Spiel erschien am 3. August in den USA 2004 und am 13. August 2004 bei uns auf 3 CDs in der ungekürzten englischen Originalfassung mit deutschem Handbuch. Trotz großer Veränderungen im Gameplay und Grafik verbindet das Spiel immer noch den typischen Doom-Aspekt Horror und brachiale Action miteinander. Es war nur zu dunkel. Das Spiel war ja, du konntest es generell dunkel. Nur nachts spielen. Es war so bescheuert, es gab eine Taschenlampe. Nur um die Taschenlampe zu benutzen, musstest du deine Waffe weglegen und deine Taschenlampe hervorholen. Das war so, Doomguy hat anscheinend nur einen Arm. Völlig bescheuert. Da gab es in den ersten paar Tagen gab es die Ducktape-Mod, die sogenannte. Da wurde im Prinzip, dass du dann all deine Waffen sozusagen eine Taschenlampe dran geklebt hast. Das war völlig bescheuert. Dass die Entwickler darauf nicht gekommen sind. Völlig dämlich. Die wurde, glaube ich, dann sogar offiziell übernommen von irgendeinem Patch dann. Wegen der kontinuierlichen Erfolge der vorherigen Spiele von id Software entwickelte sich Doom 3 zu einem mit großer Spannung erwarteten Spiel. Der Publisher Activision startete zum Erscheinungstermin nach eigenen Angaben eine große Auslieferung in der Geschichte in Activision, von Activision Deutschland. Der wurde witzigerweise nicht indiziert. Da haben wir uns alle gefragt, wieso? Weil Doom 3 wurde als erste Ego-Shooter von id Software in Deutschland nicht indiziert. Das Spiel kam original zu uns. Also, es wurde nur ab 18 freigegeben. Kam vor allem wirklich raus, auf die Xbox, PS3. Ja. Das war, es kam bei uns uncut, niemand wusste wieso. Wir haben es alle hingenommen. Ich habe dann vermutet, die haben sie vermutlich ordentlich Kohle bezahlt dafür, dass das hier rauskommen kann. Weil ansonsten hätten sie nämlich Verlust gemacht. Und ja, es gab ein DLC, das weiß ich noch. So ein extra Ding. Wie hieß das Ding? Resurrection of Evil. Das ist so eine Erweiterung gewesen. Du hast im Prinzip so eine Art Gravity Gun gehabt aus Half-Life und damit konntest du so Sachen machen. Es war halt so Physik Engine is in, weißt du? Ja, man muss alles ausprobieren, was die Physik Engine hergibt. Der komplett bescheuert. Und so wurde dann halt, es hat dann dieses Addon gekriegt. Sonderlich gut soll es, glaube ich, nicht gewesen sein. Selber gespielt habe ich es nicht. Es gab dann später die BFG, die Big Fucking Gun Edition. Eine grafisch überarbeitete Neuauflage von Doom 3 und eine mehrsprachige Tonspur, wie das Spiel beinhaltete, neben dem Originalspiel der Erweiterung Resurrection of Evil und der neuen Einzelspielkampagne der Lost Mission enthalten. Einen weiteren Zusatz sind Versionen der Vorläufe Ultimate Doom und Doom 2 Hell on Earth. Das Ding gab's auch kurze, also Doom 3 gab's auch für PS4. Habe ich, glaube ich, auch als Bonus gekriegt dafür, dass ich den letzten gekauft hatte, soweit ich noch weiß. Das war schon lange her. Dann gab es 2016 den nächsten. Der war gut. Der war verdammt geil. Im Mai 2008 wurde auf der öffentlichen Webseite des Entwicklerstudios bekannt gegeben, dass id Software weiteres Personal zur Entwicklung einer Fortsetzung einstellen will. Die Handlung des Spiels wird vom englischen Autor Grace and Joyce verfasst. Der Ego-Shooter soll ursprünglich auf der Grafik-Engine id Tech 5 basieren, die bereits für den id-Software-Titel Rage, falls du den gespielt hast, und Wolfenstein The New Order und die Evil Within zum Einsatz kam. Das sind die Evil Wolfenstein New Order ich, ja. Evil Within ist sehr gut und Wolfenstein New Order war auch richtig, richtig gut. Das war im Prinzip auch so ein Neuanfang von Wolfenstein. War sehr, sehr geil. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf der QuakeCon 2014 wurde bestätigt, dass Doom, der Nachfolger auf der id Software, auf der id Engine Tech 6 aufbaut, obwohl auf der 2015 Einzelspieler Focus basierenden Präsentation stand, wird der Doom Reboot klassischen Mehrspieler-Modus enthalten. Ja, den keiner gespielt hat. man spielt Doom wegen Einzelspieler und nicht im Multiplayer. Ich habe das Spiel damals gezockt auf der PS4. Ich habe es damals gekauft, als es relativ günstig war. Ich habe es durchgespielt. Ich fand es mega geil, weil es gibt... Du bist der wohl wütendste Kerl der Welt. Es ist so der Wahnsinn. Du wachst einfach auf. Du bist wütend. Ne? Und bist einfach nur wütend. Das ist alles. Du bist einfach nur stinksauer. Du sagst nichts und bist einfach nur richtig pisst. Er wacht halt auch und wacht in so einen Raum auf voller Skelette. Oder von der Zombies, die auf ihn zulaufen und der knallt halt ab und du kannst halt von Anfang an strayst du schon, von Anfang an im Prinzip bist du wie ein Eiskunstläufer und rennst anscheinend und du klitterst anscheinend schon durch die Gegend. Und er ist so unglaublich wütend, das ist so wunderschön. Du siehst halt, wie so ein Typ mit ihm reden will, ne? Mhm. So ein Professor, so ein komischer Professor, so ein komischer Cyborg, wie mit ihm reden will. I want to talk to you. Und du schlägst halt einfach nur dieses Tablet zur Seite und es ist dir so egal. Du willst einfach nur, dass das hier alles kaputt ist, weil dich die Dämonen einfach ums Sack gehen. Oder an einer Stelle, du musst so eine Batterie aus so einem Dings lösen, ne? Dann sagt er so, jetzt vorsichtig, die Batterie bitte. Und der Dämon siehst du schon, wie er seinen Fuß hochnimmt und das Ding zusammentritt und einfach nur rausreißt. Es ist so herrlich, wie wütend dieser Kerl ist. Ist einfach wütend. Er ist einfach nur wütend. Too angry to die. Es ist so herrlich. Handlungstechnisch, die Einzelspielkampagne von Doom spielt in der Zukunft auf dem Planeten Mars, wo die UAC verschiedene Forschungseinrichtungen unterhält. Wissenschaftlicher Leiter ist Dr. Samuel Hayden, der als Cyborg ein leidenschaftlicher Verfechter des technischen Fortschritts ist. Bei Experimenten entdecken die UAC-Wissenschaftler eine andere Dimension, bei der es sich um die Hölle handelt. Dort stoßen sie auf eine augenscheinlich unerschöpfliche Energiequelle namens Argent, die alle Energieprobleme der Menschheit lösen kann. Problem? Höllenviecher. Außerdem entdecken sie einen Sarkophag eines legendären Kriegers, der sich in einem todesähnlichen Schlafzustand befindet. Zum Zweck der weiteren Forschung werden sein Körper und die umgebenden Artefakte in der UCA hergebracht. Haynes Mitarbeiterin Dr. Olivia Pierce verfällt bei einer Erkundung der Höllendimension immer mehr dem dämonischen Einfluss und beginnt einen satanischen Kult innerhalb der USA einzurichten. Hayden lässt sie zunächst gewähren, um die Fortschritte bei der Nutzung der Argent-Energie nicht zu gefährden. Als Olivia Pierce ein Portal zur Höllendimension öffnet, kommt es zur Katastrophe und die Höllenkreaturen überrennen die Forschungssteinsrichtung auf dem Mars. Um bei den darauffolgenden Kämpfen wieder die Oberhand zu bekommen, lässt Hayden den in Stasis befindlichen legendären Krieger wiedererwecken. Den willst du. In der Rolle des Kriegers macht sich der Spieler auf, um Dämonen zu töten und das Portal zur Hölle wieder zu schließen. Wie gesagt, du bist einfach nur stinksauer. Das ist alles. Es ist so herrlich. Also das Ding kannst du wirklich ohne Stress spielen. Es macht unglaublich Spaß. Die Waffen sind großartig. Story ist einfach nur, du bist pisst. Das ist alles. Was ist denn Handlung? Du bist sauer. Du bist sauer. Herrlich. Und du kannst so in Rage verfallen und Leute mit deinen Händen verprügeln. Außen. Du musst so, um Munition zu kriegen, greifst du die Gegner an. Die blinken dann so entweder rot und, oder blau. Wenn sie blau blinken, du zerreißt sie im Prinzip in der Mitte, kriegst du Munition. Wenn sie rot blinken, dann kriegst du Heilung. Und gibt's da noch eine Kettensäge, mit der du Leute zersägen kannst und so im Prinzip deine Sache wieder aufhört. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist so geil. Es ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dadurch die Hölle zu rennen und alles Mögliche kaputt zu ballern oder durch den Mars zu laufen, alles Mögliche kaputt zu ballern. Es war sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Absolut. Da gab's Doom Eternal. Das ist der letzte Teil der Reihe bis jetzt. Der Nachfolger von 2016. Ja, das ist ja der neueste. Das ist der neueste Teil der Reihe. Ist auch mittlerweile relativ günstig zu kriegen. Wenn du den vorbestellt hast, so wie ich damals, dann hast du Doom 64. Das ist so ein Ableger, den es damals nur für Nintendo 64 gab. Und Doom 3, glaube ich. Oder Doom 3, glaube ich, gekriegt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Eins von beiden ist, glaube ich. Nee, doch, Doom 64 hast du dazu gekriegt. Und Doom 3 habe ich ihm, glaube ich, mal so gekauft für 5 € oder so. Es ist großartig. Du bist halt, also inhaltlich bist du wieder der Doom Guy, das heißt, du bist wieder zu wütend, um zu sterben. Nur alles ist halt im Prinzip, musst du dir vorstellen, auf der Regler stand schon auf 100%, ne? Und irgendeiner hat daneben eine 110 geschrieben und hat weitergedreht. So unglaublich bescheuert ist das Ding. Es ist herrlich. Du siehst, eine der Möglichkeiten, um die Viecher loszuwerden, ist einfach nur eine riesengroße BFG, das Ding heißt wirklich Big Fucking Gun, auf den Mars zu schießen. Das ist so eine riesengroße Kanone, ne? Und du dann hörst du einfach nur von dem Samuel Hayden, you can't just shoot a hole under the surface of Mars. Und dann so, ja, von wegen. Dann setzt du dich dahin und drückst auf diesen dämlichen Knopf die ganze Zeit so, bis es losgeht. Super! Und schießt halt den scheiß Mars kaputt. Herrlich. Es ist großartig. Der zweite Teil ist deutlich schwerer als der erste. Er ist auch mehr ein Hof von Springspiel tatsächlich. Weil du unglaublich viele Hüftpassagen hast, Rätselpassagen, wo du tatsächlich wieder hin und her musst. Es ist sehr, sehr rätselhaft. Das ist sehr, sehr, im wahrsten Sinne, sehr, sehr rätselartig. Sehr weird gewesen auf jeden Fall. Und er ist schwer. Er ist echt schwer. Ich habe es auf leicht gespielt und bin trotzdem sehr oft verreckt. kann ich trotzdem sehr gut nur empfehlen, alle beide Teile. Wenn du die mal irgendwann mal siehst und Bock auf Doom hast, holen. Sind super. Du hast nichts, du hast keinen der beiden neuen gespielt, oder? Von 2016. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Kann ich dir nur empfehlen. Ist sehr, sehr cool. Da gibt es ja ein paar Ableger. Wie gesagt, Doom 64. Das gab es damals nur für das Nintendo 64. Wurde dann auch mittlerweile übernommen. Auch, kann man auch auf PC und auch auf anderen Sachen spielen. Gab es Final Doom. Davon habe ich nie gehört. Das ist anscheinend der Nachfolger, im Prinzip Nachfolger zu der Doom 2. Final Doom erhielt zwei neue Episoden. Mit je 32 Level und basiert auf der gleichen Engine wie Doom 2. Alles klar. Gibt es Doom RPG. What? Jetzt läuft auf der 2005 das von der Handygame Doom RPG. Never mind. Braucht kein Mensch. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel. Was bescheuert. Mit Doom. Nette Idee, aber nicht fürs Handy. Und dann gab es Doom FVR oder auch Doom V fucking R. Also VFR, V fucking R. Das habe ich durchgespielt. Für VR-Brille. Okay. Ich habe hier PlayStation VR hier, da habe ich das durchgespielt damals. Das war sehr interessant. Doom in VR war sehr witzig. Es sind gemischte Kritiken. Es ist ganz gut gewesen, aber es war schon irgendwie sehr weird, als Doomguy da durch die Gegend zu rennen in VR. Aber es war ganz cool, es hat Spaß gemacht. Das war kurzweilig, aber ist normal. Da gibt es natürlich auch Lizenzprodukte. Hast du einen der. Ich glaube. Wie viele? Den zwei Ableger, Also der Ableger hast du keinen gespielt. Nein. Okay. Hast du einen der zwei Filme gesehen? Boah, einen davon habe ich gesehen. Ich glaube, den ersten. Ich fand den furchtbar. Ja. Ich fand den großartig. So habe ich mir den zweiten nicht mehr angeguckt. Den zweiten, der ist Doom, Doom die Vernichtung, Doom Annihilation, der zweite Spielfilm. Direct-to-Video, kompletter Bull. Ich finde den ersten einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Also der originale Doom-Film. Weil er ist so schlecht. Er ist so dumm. Er ist mit Carl Urban, er ist mit Dwayne The Rock Johnson, er ist mit Rosamund Pike. Er ist so dumm. Aber es gibt eine wunderbare 10-Minuten-Szene, die aus der Ego-Perspektive spielt und die ist großartig. Und das macht den Film wert. Er ist so schlecht. Oh Gott, der Film ist so mies. Aber ich liebe diesen Film, weil er so mies ist. Den kannst du dir echt ansehen. Du kannst sagen, ja, that's fucking funny. Gibt's ein Brettspiel. Es gibt ein Brettspiel zu Computerspiel Doom 3 mit dem Namen Doom, das Brettspiel. Dieses wurde ein Jahr später auf Deutsch vom Heidelberg Spielverlag herausgeben. Das hättest du gern. Boah. Einfach nur, es ist von Fantasy Flight Games. Und die sind ja bekannt dafür, Dungeon Crawler zu machen. Und es ist, glaube ich, auch so eine Art Dungeon Crawler-Aufbau gewesen. So, wenn ich nach dem Foto hier draus sehe, schon, ja. Ja, ja, es ist so eine Art Dungeon Crawler. Sehr interessant, dass es von Doom ein Brettspiel gibt. Allein die Minis zu bemalen. Allein die Minis zu bemalen, wäre geil. Du als Brettspiel-Experte, würdest du es dir den holen, oder? Ich würde es mir holen, wenn es noch bezahlbar wäre. Ist nicht mehr bezahlbar? Oh. Schade. Ja, das ist halt mit diesen Lizenztiteln oft mal. Du kannst das halt nur so oft in Reprint setzen, solange du die Lizenz hast. Da ist ja der Name wieder mal unglaublich viel wert, ne? Ja. Obwohl, es kostet 87 Euro gerade, sehe ich hier. Aber gebraucht wahrscheinlich. Neu aus der UK. Aus der UK, ja, okay. Dann kommt noch Zoll dazu. Das heißt, du auch nochmal in etwa dasselbe drauf. Wenn du Pech hast, schon, ja. Und du kannst Pech haben, je nachdem, wie penibel der Zoll ist, dass es entweder einbehalten oder du mehr zahlen musst. Ja, leider. Ja, doof. Ansonsten, nee, gerade nicht. Deutsche Ausgabe ist nicht erhältlich. Nur die andere Ausgabe. Naja, vielleicht hast du ja Glück, du findest es irgendwann nochmal. Wer weiß. Ja, wenn nicht, dann gibt genug andere Spiele. Richtig. Es gibt auch Comics, das weiß ich auch. Es gibt auch einen Haufen Romane, wobei ich die Romane irgendwie sehr interessant finden. Ich habe nie gelesen, aber ich wüsste gerne, welche Rolle die spielen. ob du tatsächlich den Doomguy hörst, wie er durch die Gegend rennt, alles kaputt wird, oder ob das aus der Perspektive der Leute ist, die auf der Station sind. Wenn das aus der Sicht des Dunga ist, dann ist das sehr interessant. Dann würde einfach nur stehen, oh ja. Ich bin sehr wütend. Ich bin heute richtig wütend. Ich bin sau wütend. Vermutlich, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich da nicht aus. Es gibt da noch, es gab ja die Doom Engine, da gibt es tausende Spiele zu, das ist klar. Der Doom 3 Engine, die wurde ja auch verwendet für Prey, Animatory Quake Wars, Wolfenstein und Brink, ja. Und noch für andere, alles andere. Die Doom Engine, ich glaube, die erste ist mittlerweile freiwillig, das heißt, du kannst wirklich damit jedmöglichen Scheiß erstellen. Es gibt ja auch, Gott, wie hieß das? Es gibt auch ein so ein Bibel-Lern-Game, wo du Noah bist, der Schafe und Ziegen abknallen muss, damit er sie einsammelt für die Arche. Das sieht aus wie Doom-Levels. Kein Scheiß, das ist ein Doom-Klon. Völlig bekloppt. Ja, Doom auf anderen Geräten. Ja, die Freigabe des Quellcodes durch den Hersteller machte Doom zum beliebten Demo-Programm auf einer Benchmark auf selbst gehackte Hardware aller Art. Welche den Grafikbildschirm und Eingabemöglichkeit besitzt. Doom war für ein ungewöhnliches und für das Spiel nicht vorhergesehene Gerät zu portieren, wurde ein beliebter Freisport und Meme. So gibt es Doom für grafische Taschenrechner, Geldautomaten, Kühlschränke, Mobiltelefone jeglicher Bauart, Digitalkameras, medizinische Ultraprüfschallgeräte, Smartwatches, Laufbänder, elektronische Wahlgeräte und Bordcomputer. Obligatorisch sind Portierungen auf spielgeeigneter Hardware, die für das Originalspiel nie vorgesehen war. Wie der Nintendo GameCube. Bei Portierungen auf Hardware, die älter ist als das Originalspiel, wie der Commodore CV20, Commodore Amiga oder auf Computer von Atari, besteht die besondere Herausforderung, authentische und originale Hardware-Erweiterungen zu finden, mit dem das Spiel unter Kompromissen der Grafik, Performance und Sound lauffähig ist. Das heißt, selbst auf deinem scheiß Laufband oder Ultraschallprüfgerät kannst du Doom spielen. Cool. Völlig bekloppt. Auf deinem Kühlschrank. Sehr gut. Auf deinem Geldautomaten. Ist gut. Musst das erste Level machen, damit du Geld abheben kannst. Finde ich sehr interessant. Hättest du, wenn man zu dir sagen würde, hey, Markus, machst du nochmal ein neues Doom? Würdest du das machen? Aber klar, ein neues Doom-Brettspiel. Du würdest nochmal ein Doom-Brettspiel machen. Ja, aber dann tatsächlich ein richtig teures, wo du dir die Level so aufbauen kannst wie im klassischen Doom. Oh. Mit diesen Klötzchen. Das wäre sehr interessant. Würdest du sehr viel 3D-gedrucktes damit reinnehmen, oh, oder? Oh ja, das würde unglaublich teuer werden. Das glaube ich dir. Da würdest du bestimmt so nicht so Karten hinlegen, so du drüber fahren kannst, dann tatsächlich so kleine Burgen aufbauen. Richtig. Das klingt cool. Wenn man zu mir sagen würde, Stefan, wie wär's mit dir, möchtest du nochmal ein, zweites Doom machen? Sag ich, nö, passt. nö, ist okay, passt. Ich vermisse es nicht, dass es kein weiteres gibt bis jetzt und ich vermisse es auch nicht, also ich, naja. Und die anderen sind okay, also passt. I don't care. Passt. Mir egal. Gut, dann danke ich dir, Markus, dass du hier warst. Immer wieder gerne. Und mit mir über Doom geschwafelt hast. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn ihr so wütend seid wie der Doom-Guy, dann, oh Gott, Hilfe. Macht's gut. You can't just shoot a hole into the surface of Mars.